Phädra von Jean-Baptiste Racine, übertragen von Friedrich von Schiller. Vierter Aufzug. Erster Auftritt. Theseus, Oenone. Theseus. Was höre ich, Götter? Solchen Angriff wagte ein Rasender auf seines Vaters Ehre? Wie hart verfolgst du mich, ergrimmtes Schicksal? Ich weiß nicht, was ich soll, nicht, was ich bin. O, wird mir solcher Dank für meine Liebe, fluchwerte Tat, verdammliches Erkühnen, und seiner wilden Lust genug zu tun, erlaubte sich der Freche gar Gewalt? Erkannt hab ich's, das Werkzeug seiner Tat, dies Schwert zu edlerm Dienst ihm umgehangen, nicht hielt ihn selbst die heil'ge Scheu des Bluts, und Phädra säumte noch, ihn anzuklagen, und Phädra schwieg und schonte des Verräters. Oenone, des unglückselgen Vaters schonte Phädra, vom Angriff dieses Wütenden beschämt und dieser frevelhaften Glut, die sie schuldlos entzündet, wollte Phädra sterben, schon zuckte sie die mörderische Hand, das schöne Licht der Augen auszulöschen, da fiel ich ihr in den erhobenen Arm, ja, ich allein erhielt sie deiner Liebe, und jetzt, o Herr, von ihrem großen Leiden, von deiner Furcht gerührt, entdeckt ich dir, ich tat's nicht gern, die Ursach ihrer Tränen. Theseus, wie er vor mir erblaßte, der Verräter, er konnte mir nicht ohne Zittern nahen. Ich war erstaunt, wie wenig er sich freute. Sein frostiger Empfang erstickte schnell die frohe Wallung meiner Zärtlichkeit. Doch dieser Liebe frevelhafte Glut, o sprich, verriet sie sich schon in Athen? Oenone, denk an die Klagen meiner Königin, o Herr, aus einer frevelhaften Liebe entsprang ihr ganzer Hass. Theseus, und diese Liebe entflammte sich von neuem in Tryzene? Oenone, Herr, alles, was geschehen, sagt ich dir, zu lang ließ ich die Königin allein in ihrem Schmerz, erlaube, dass ich dich verlasse, Herr, und meiner Pflicht gehorche. Oenone geht ab. Zweiter Auftritt, Theseus, Hippolyt. Theseus, da ist der Götter, dieser edle Anstand, welch Auge, würde nicht davon getäuscht, darf auf der frechen Stirn des Ehebruchs die heilige Majestät der Tugend leuchten, wär es nicht billig, dass der Schalk im Herzen durch äußere Zeichen sich verkündete? Hippolyt, Herr, darf ich fragen, welch düstre Wolke dein königliches Angesicht umschattet? Darfst du es deinem Sohne nicht vertrauen? Theseus, darfst du, Verräter, mir vors Auge treten, Ungeheuer, dass der Blitz zu lang verschont, unreiner Überrest des Raubgezüchts, von dem mein tapferer Arm die Welt befreite, nachdem sich deine frevelhafte Glut bis zu des Vaters Bette selbst verwogen, zeigst du mir frech noch dein verhaßtes Haupt? Hier an dem Ort, der deine Schande sah, darfst du dich zeigen, und du wendest dich nicht fremden fernen Himmelsstrichen zu, wo meines Namens Schall nie hingedrungen entflieh, Verräter, reize nicht den Grimm, den ich mit Müh bezwinge, schwer genug büß ich dafür mit ew'ger Schmach, daß ich so frevelhaftem Sohn das Leben gab. Nicht auch dein Tod soll mein Gedächtnis schänden und schwärzen meiner Taten Glanz. Entflieh, und willst du nicht, daß eine schnelle Rache dich den Frevlern, die ich strafte, beigeselle, gib acht, daß dich das himmlische Gestirn, das uns erleuchtet, den verwegnen Fuß nie mehr in diese Gegend setzen sehe. Entfliehe, sag ich, ohne Wiederkehr, reiß dich von dannen fort und reinige vom Greuel deines Anblicks meine Staaten. Und du, Neptun, wenn je mein Arm dein Ufer von Raubgesindel säuberte, gedenk, wie du mir einst zu meiner Taten Lohn gelobt, mein erstes Wünschen zu erhören. Nicht in dem Drang der langen Kerkernot erfleht ich dein unsterbliches Vermögen. Ich geizte mit dem Wort, das du mir gabst, der dringenderen Not spart ich dich auf. Jetzt fleh ich dich, Erschütterer der Erde, räch einen Vater, der verraten ist, hingeb ich diesen Frevler deinem Zorn, erstick in seinem Blut sein frech Gelüsten, an deinem Grimm lass deine Huld mich kennen. Hippolyt, Phädra verklagt mich einer strafbaren Liebe, dies Übermaß des Greuels schlägt mich zu Boden, so viele Schläge unvorgesehen auf einmal zerschmettern mich und rauben mir die Sprache. Theseus, Verräter, dachtest du, es werde Phädra in feiges Schweigen deine Schuld begraben? So musstest du beim Fliehen nicht das Schwert, das dich verdammt, in ihren Händen lassen. Du musstest deinen Frevel ganz vollendend mit einem Streich ihr Stimm und Leben rauben. Hippolyt, mit Recht entrüstet von so schwarzer Lüge, sollt ich die Wahrheit hier vernehmen lassen. Doch, Herr, ich unterdrücke ein Geheimnis, das dich betrifft, aus Ehrfurcht unterdrück ich's. Du billige das Gefühl, das mir den Mund verschließt, und statt dein Leiden selbst zu mehren, prüfe mein Leben, denke, wer ich bin. Vor großen Freveln gehen andre stets vorher. Wer einmal aus den Schranken trat, der kann zuletzt das Heiligste verletzen. Wie die Tugend hat das Laster seine Grade. Nie sah man noch unschuld'ge Schüchternheit zu wilder Frechheit plötzlich übergehen. Ein Tag macht keinen Mörder, keinen Schänder des Bluts aus einem tugendhaften Mann. An einer Heldin keuscher Brust genährt, hab ich den reinen Ursprung nicht verleugnet. Aus ihrem Arm hat Piteus mich empfangen, der fromm vor allen Menschen ward geachtet. Ich möchte mich nicht selbst zu rühmlich schildern, doch ist mir einge Tugend zugefallen, so denk ich, Herr, der Abscheu eben war's vor diesen Gräueln, deren man mich zeiht, was ich von je am lautesten bekannt. Den Ruf hat Hippolyt bei allen Griechen, selbst bis zur Rohheit trieb ich diese Tugend, man kennt die Härte meines strengen Sinns, nicht reiner ist das Licht als meine Seele, und ein strafbares Feuer sollt ich nähren? Theseus, ja, eben dieser Stolz, o schändlicher, spricht dir das Urteil, Deines Weiberhasses verhaßte Quelle liegt nunmehr am Tag. Nur Phädra rührte dein verkehrtes Herz und fühllos war es für erlaubte Liebe. Hippolyt, nein, nein, mein Vater, dieses Herz nicht länger verberg ich dir's, nicht fühllos war dies Herz für keusche Liebe, hier zu deinen Füßen bekenn ich meine wahre Schuld, ich liebe, mein Vater, Liebe gegen dein Verbot. Arisia hat meinen Schwur, sie ist's, Pallantes Tochter, die mein Herz besiegte. Sie bet ich an, nur sie, wie sehr ich auch, Herr, dein Gebot verletze, kann ich lieben. Theseus, du liebst sie, nein, der Kunstgriff täuscht mich nicht, du gibst dich strafbar, um dich rein zu waschen. Hippolyt, Herr, seit 6 Monden meid ich, lieb ich sie, ich kam zittern, dies Geständnis dir zu tun. Da Theseus sich mit Unwillen abwendet, weh mir, kann nichts dich überzeugen, durch welche grässliche Beteuerungen soll ich dein Herz beruhigen, so möge der Himmel mich, so mögen mich die Götter. Theseus, mit Meineid hilft sich jeder Bösewicht, hör auf, mit eitem Wortgepräng mir deine Heucheltugend vorzurühmen. Hippolyt, erheuchelt scheint sie dir, Phädra erzeigt mir in ihrem Herzen mehr Gerechtigkeit. Theseus, Schamloser, deine Frechheit geht zu weit. Hippolyt, wie lang soll ich verbannt sein und wohin? Theseus, und gingst du weiter als bis Herkuls Säulen, noch glaubt ich dem Verräter mich zu nah. Hippolyt, beladen mit so grässlichem Verdacht, wo find ich Freunde, die mir Mitleid schenken, wenn mich ein Vater von sich stößt? Theseus, geh hin, geh, suche dir Freunde, die den Ehbruch ehren, Blutschande loben, schändliche, pflichtlose Verräter, ohne Schamgefühl und Ehre wert, einen Schändlichen wie du zu schützen. Hippolyt, du sprichst mir immerfort von Ehebruch, von... Doch ich schweige, aber Phädra stammt von einer Mutter. Phädra ist erzeugt aus einem Blut, du weißt es, das vertrauter mit solchen Gräueln ist als meines. Theseus, ha, so weit darf deine Frechheit sich vergessen, mir in das Angesicht, zum letzten Mal aus meinen Augen, geh hinaus, Verräter, erwarte nicht, dass ich in Zorneswut dich mit Gewalt von hinnen reißen lasse. Hippolyt geht ab. Dritter Auftritt. Theseus allein. Geh, Elender, du gehst in dein Verderben, denn bei dem Fluss, den selbst die Götter scheuen, gab mir Neptun sein Wort und Hels. Dir folgt ein Rachedämon, dem du nicht entrinnst. Ich liebte dich und fühle zum Voraus mein Herz bewegt, wie schwer du mich auch kränktest. Doch zugerechte Ursach gabst du mir, dich zu verdammen. Nein, gewiß, nie war dein Vater mehr beleidigt. Große Götter, ihr seht den Schmerz, der mich zu Boden drückt. Konnt ich ein Kind so schlimmer Art erzeugen? Vierter Auftritt. Phädra, Theseus, Phädra. Ich komme, Herr, von Schrecken hergetrieben, die Stimme deines Zorns drang in mein Ohr, der Drohung fürcht ich, folgte rasch die Tat, O wenn's noch Zeit ist, schone deines Bluts, ich fleh dich drum, erspare mir den Greuel, dass es um Rache schreie wider mich, o gib mich nicht dem ew'gen Schmerz zum Raub, dass ich den Sohn durch Vaters Hand gemordet. Theseus, nein, Phädra, meine Hand befleckte sich mit meinem Blute nicht, dennoch ist mir der Frevler nicht entwischt, mit seiner Rache wird eine Götterhand beschäftigt sein, Neptun ist mir sie schuldig, sei gewiss, du wirst gerecht. Phädra, Neptun ist sie dir schuldig, was, hättest du den Gott in deinem Zorn? Theseus, wie, fürchtest du, dass mich der Gott erhöre? O teile vielmehr mein gerechtes Flehen, in aller Schwärze zeig mir seine Schuld, erhitze meinen allzu trägen Zorn. Du kennest seine Frevel noch nicht alle, der Wütende, er wagt's noch, dich zu schmähn, dein Mund sei voll Betrugs. Aresia habe sein Herz und seine Treu, er liebe sie. Phädra, was? Theseus, er behauptet's mir ins Angesicht, doch solchen Kunstgriff weiß ich zu verachten, schaff uns, Neptun, nur schnell Gerechtigkeit, ich gehe selbst in seinem Tempel ihn an sein unsterblich Götterwort zu mahnen. Er geht ab. Fünfter Auftritt, Phädra, allein. Er geht, welch eine Rede traf mein Ohr, welch kaum ersticktes Feuer zündet sich aufs Neu in meinem Herzen an, o Schlag des Donners, der mich trifft, unselge Nachricht, ich flog hieher ganz Eifer, seinen Sohn zu retten, mit Gewalt entriss ich mich den Armen der erschrockenen Önone, die Stimme des Gewissens wollte siegen. Wer weiß, wohin die Reue mich geführt. Vielleicht ging ich so weit, mich anzuklagen. Vielleicht, wenn man ins Wort mir nicht gefallen, entwischte mir die fürchterliche Wahrheit. Gefühl hat Hippolyt und keins für mich. Aresia hat sein Herz und seine Schwüre. Ihr Götter, da der Undankbare sich mir gegenüber mit dem stolzen Blick, mit dieser strengen Stirn bewaffnete, da glaubt ich ihn der Liebe ganz verschlossen, gleich unempfindlich für mein ganz Geschlecht, und eine andere doch wußt ihn zu rühren. Vor seinem Stolz fand eine andere Gnade, vielleicht hat er ein leicht zu rührend Herz, nur ich bin seinen Augen unerträglich, und ich bemühe mich, ihn zu verteidigen. Sechster Auftritt, Phädra, Önone, Phädra. O, weißt du, was ich jetzt vernahm, Önone, Önone? Nein, aber zitternd komm ich her, ich will's nicht leugnen, mich erschreckte der Entschluss, der dich herausgeführt, ich fürchtete, du möchtest dich in blindem Eifer selbst verraten. Phädra, ach, wer hätt's geglaubt, Önone, man liebte eine andere. Önone, wie, was sagst du? Phädra, Hippolyt liebt, ich kann nicht daran zweifeln, ja, dieser scheue Wilde, den die Ehrfurcht beleidigte, der Liebe zärtlich flehn verscheuchte, dem ich niemals ohne Furcht genaht, der wilde Tiger ist gebändigt. Aresia fand den Weg zu seinem Herzen. Önone, Aresia, Phädra, o nie gefühlter Schmerz, zu welcher neuen Qual spart ich mich auf, was ich erlitten bis auf diesen Tag, die Furcht, die Angst, die Rasereien alle der Leidenschaft, der Wahnsinn meiner Liebe, des innern Vorwurfs, grauenvolle Pein, die Kränkung selbst, die unerträgliche, verschmäht zu sein. Es war ein Anfang nur der Folterqualen, die mich jetzt zerreißen. Sie lieben sich, durch welches Zaubers Macht vermochten sie's, mein Auge so zu täuschen. Wie sahen sie sich, seit wann, an welchem Ort? Du wusstest drum, wie ließest du's geschehen und gabst mir keinen Wink von ihrer Liebe? Sah man sie oft sich sprechen und sich suchen? Der dunkle Wald verbarg sie. Wehe mir, sie konnten sich in voller Freiheit sehen, der Himmel billigte ihr schuldlos Lieben, sie folgten ohne Vorwurf, ohne Furcht, dem sanften Zug der Herzen, hell und heiter ging jedes Tages Sonne für sie auf, und ich, der trauge Auswurf der Natur, verbarg mich vor dem Licht. Der einzige Gott, dem ich zu rufen wagte, war der Tod. Ihn sah ich schon mit schnellen Schritten nahen, mit Tränen nährt ich mich mit bitterm Gram, und selbst in meinen Tränen durft ich nicht nach Herzenswunsche mich ersättigen. Vom Blick der Neugier allzu scharf bewacht, genoss ich zitternd diese trauge Lust. Ja, oft mußt ich sie gänzlich mir versagen und unter heitrer Stirn den Gram verbergen. Oenone, was hoffen sie für Frucht von ihrer Liebe? Sie werden nie sich wiedersehen. Phädra, sie werden sich ewig lieben, jetzt, indem ich rede, verlachen sie, o tötender Gedanke, den ganzen Wahnsinn meiner Liebeswut. Umsonst verbannt man ihn, sie schwören sich's mit tausend Schwüren, nie sich zu verlassen, nein, ich ertrag's nicht, dieses Glück zu sehen, Oenone, das mir Hohn spricht, habe Mitleid mit meiner eifersüchtigen Wut. Aressia muß fallen, man muß den alten Hass des Königs erregen, wieder dies verhaßte Blut. Nicht leicht soll ihre Strafe sein, die Schwester hat schwerer sich vergangen als die Brüder. In meiner Eifersucht, in meiner Wut erfleh ich's von dem König. Wie sie gehen will, hält sie plötzlich an und besinnt sich. Was will ich tun? Wo reißt die Wut mich hin? Ich eifersüchtig, und Theseus ist's, den ich erflehen will. Mein Gatte lebt, und mich durchrast noch Liebe. Für wen? Um welches Herz wag ich zu buhlen? Es sträubt mir grausend jedes Haar empor. Das Maß des Grässlichen hab ich vollendet. Blutschande atme ich und Betrug zugleich. Ins Blut der Unschuld will ich, Rache glühend, die Mörderhände tauchen. Und ich lebe, ich elende, und ich ertrag es noch, zu dieser heil'gen Sonne aufzublicken, von der ich meinen reinen Ursprung zog. Den Vater und den Oberherrn der Götter hab ich zum Ahnherrn, der Olympus ist, der ganze Weltkreis voll von meinen Ahnen. Wo mich verbergen, flieh ich in die Nacht des Totenreichs hinunter, wehe mir, dort hält mein Vater des Geschickes Urne. Das Los gab sie in seine strenge Hand, der Toten bleiche Scharen richtet Minos.